Ich sage niemals mehr nie. Mich plagen kranke Gedanken, schreib sie einfach auf den Beat. Überschreite Grenzen und breche Schatten, übertreib einfach und rauch mein Weed. Möchte jeden Tag eine andere ficken, kann nicht treu sein. Komm bloß nicht mit Hochzeit, ich brauch keinen Trauschein. Trau mich auch so ganz allein, weil keine Frau länger als ein Fit bei mir bleibt. Ja, so ist es und bleibt es, kaum zu fassen, zu cool, lass es. Es klingeln die Kassen, zu true, ich hasse es. Es wollen mich so viele anfassen. Lass die Karre rollen, tu sie anlassen. Laden die Knarren und wollen Opfer erblassen. Ich komm wie Schocker, der Rap-Rocker. Fühlt nie mein Schmerz, was ich erzähle, kommt aus dem Herz. Hab viel durchgemacht und lass das zurück in einem Vers. Ich will die Bretter in diese Welt bedeuten. Nichts anderes zurück, außer was ich hier nicht bräuchte. Ich weiß nicht, warum sind manche Leute neidisch. Immer wenn ich rappe, kann mir das mal einer sagen. Hab so viel offene Fragen, hab jeden Tag so viele Plagen im Kopf. Die Zeit vergeht und heilt bekanntlich auch alle Wunden. Dieser Film geht schon so viele Stunden. Wie Magellanisch tu ich diese Welt erkunden. Ob mit dem Rappen, ob beim Steppen, will alles in diese Ferse stecken. Aus dem Herzen blute ich, manche vermuten es nicht. Dieser Schmerz ist entbehrlich, macht mich so gefährlich. Sonst setz eine, ich zerfett mit Rhymen. Lass es dabei bleiben, zerstör jegliches Leiden. Will euch aus meiner Stadt vertreiben. Ihr tut mir nur Schmerzen bereiten. Merkt euch eins, das ist alles meins. Habe Peeps in Mainz, ziehe Hammerlines, Smoke Weed Pipes. Mach das die gerade durch, denn diese Fucker kriegen sonst Furcht. Was fällt ihnen ein, mein Licht zu nehmen? Ich will wieder ziehen, möchte gern wieder smoken. Zu lange war ich hier broken. Ich muss auf Opfer ziehen. Von diesen möchten gern Schocker, gibt es so viele. Große Fresse, nichts dahinter und machen wie Riesen. Ich will weg dort von diesem Drecksort, denn ich hoch mentale Krisen. Was tut mir für einen Scheiß durch mein Brain schießen? Lass meinen Hass zurück, um zurückzuschlagen. Hört auf zu fragen, ich hab Steine im Magen. Fick es, ich tu mich plagen. Nimm mich beim Wort, das hier ist Sprachwort. Ich schau kein Tatort.